Und wir beschreiben natürlich die Wirkung. Und wie üblich beschreiben wir die Wirkung in einem Tango. In denn dieses berühmt-berüchtigtem Radioaktiv-Tango. Alles gar nicht so eng sind mit der Radioaktivität. Das ist Zeug und Sach. Das ist. Da machen die Leute eigentlich nur Geschiss drum, weil meine Oma, die hat das Gemüse immer gut abgekocht und da war dann nichts mehr da von der Strahlung. Das heißt gar kein Problem. Gut kochen und dann geht die Strahlung da raus. Wenn der Dödel strahlt, die brauchen wir sowieso dazu pissen. Und du hast davon Gess? Nö, ich nicht, aber meine Oma, und die ist an Krebs gestorben. Ah ja, sieh an, was hat der Opa gemacht? Oh, der ist Tango tanzen gegangen, ne? Machen wir auch. 3, 4. Radio! Radio! Radio! Tröstliches Gefühl, wenn man kein Hochtöner kaputt schreien kann. Ne? Danke. So, jetzt wären wir normalerweise beim letzten Lied. Und das Ich stelle mal natürlich wie üblich unter das Motto Gebet gepisst und ab ins Bett. Kommt nicht noch Sabine? Ja. Ah, stimmt. Familie Motz ist noch gerade ganz ausgekocht. Jawohl, Sabine, das haben wir noch ganz vergessen. Oh, den müssen wir noch in den Spillen. Ne? Falls ja jemand ist, der Sabine heißt, kann er sich jetzt freuen und gleichzeitig Geburtstag hat. Ach Gott, ja, spielen wir extra für sie dann. Ne, Bernhard? Sabine. Sabine.